Du, Herr, bist mein Hirte. Darum kenne ich keine Not. Du bringst mich auf saftige Weiden, lässt mich ruhen am frischen Wasser und gibst mir neue Kraft. Auf sicheren Wegen leitest du mich, dafür bürgst du mit deinem Namen. Und geht es auch durchs dunkle Tal, ich habe keine Angst. Du, Herr, bist ja bei mir. Du schützt mich und führst mich. Das macht mir Mut.